Abschnitt 11 aus Der Lärm von Theodor Lessing. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel: Geräusche, Teil 3. Viertens: En entrée, on crie et c'est la vie, en crie, on sort et c'est la mort. Das Geräusch, von dem ich nunmehr sprechen will, ist ebenso störend und peinigend wie alle anderen, aber es wird von den wenigsten Menschen als störend empfunden und als peinigend anerkannt. Vor 6 Jahren veröffentlichte ich einige Aufsätze gegen den Lärm, die unter den perhorrezierten Geräuschen auch das Tag und Nacht andauernde Geläute von Kirchenglocken, zumal in den katholischen Ländern, zum Gegenstand eines Angriffes machten. Das erregte Missfallen und Widerspruch. Ein Wiener Journal entgegnete, das Läuten der Glocken sei Musik. Auch entspräche es berechtigter Tradition, die die Heiligung unseres praktischen Lebens verwalte. Wenn ich nun trotz dieses Widerspruchs meine Auffassung auch heute wiederhole, so soll das keinerlei Verletzung von Kirche und Religion, keinerlei Verletzung geheiligter Gefühle umschließen. Es liegt im Wesen einer neuen Religiosität, dass liturgische Symbole und Akte aus dem öffentlichen Leben verschwinden, um nur tiefer in das Sanktuarium des Menschenherzens eingeschlossen zu werden. Die Glocke, die alle Stunden des Tagewerks, alle Ereignisse eines Einzellebens mit ihrem Klange begleitet, ist das Überbleibsel einer Zeit, wo tatsächlich der Einzelne in das Leben kommunaler Verbände eingesenkt war. Die Kirche konnte sich damals als einzige sozialpolitische Autorität auch in jedes Anliegen der Tagesordnung einmischen. Die Religion war noch nicht Privatsache, noch nicht die innerste Angelegenheit, die ein Mensch nur allein mit sich selber ausmachen kann und darf. Sie wurde autoritativ eingeengt, vorgeschrieben, reglementiert und nivelliert. Heute aber verschanzt sich hinter der religiösen Freiheit das individuellste Recht des Menschen. Ein innigeres, persönlicheres Fühlen löst die Religion von politischen, sozialen und sogar von moralischen Zwecken ab. Religiöse Sünde und sittliche Schuld, Sorge um das Seelenheil und ethische Pflicht, das ist für uns durchaus zweierlei geworden. Dabei gewann sowohl das religiöse wie das wirtschaftspolitische und soziale Interesse an Klarheit und Reinlichkeit. Was also hätte es heute für einen Zweck, wenn die Kirche ihr Hirtenamt auch auf gesellschaftliche Formen ausdehnen wollte, die nur an der Peripherie des Seelenlebens liegen, wenn sie Lebensverhältnisse bevormunden wollte, die nicht autoritativ zu regeln sind? Auf dem Lande, in ganz einfachen patriarchalischen Verhältnissen, in allgemein gleichartigen Sitten und Lebensbedingungen, da hat es schönen tiefen Sinn, wenn die Glocke zum Aufstehen, Vesper und Arbeitspausen mahnt, wenn sie Gebet und Tod, Gefahr und Freude, Morgen und Abend einläutet. Denn alle teilen ja beim gleichen Anlass die gleichen Gefühle. Alle orientieren sich willig an diesem Symbol. An Städten dagegen, wo Menschen verschiedener Berufe, Daseinsformen und Arbeiten, verschiedenen Bekenntnisses und Weltgefühls eng beieinander wohnen und die Kirche viel weniger als jede praktisch wirtschaftliche Idee eine Vereinheitlichung des Lebens verwirklichen kann, da ist es störend, wenn sich Glockentöne, deren Bedeutung keiner fühlt und kennt, aus allen Richtungen der Windrose in Privatgefühle und Privatgedanken mengen. Wo ergreift denn dieses Glockenspiel? irgendwo im weltfernen Weiler, aus verlorenem Kapellchen, aus einsamem Kloster, hoch oben auf dem Fels. Aber wahrlich nicht, wenn aus 100 Domen, Kirchen und Kapellen immer die gleichen, niemals einstimmig abgetönten Klänge uns entgegendröhnen. Man läutet die Glocken, wenn wichtige nationale Anlässe gegeben sind, wenn ein großer, verehrter Mensch die Stadt besucht, ein gewichtiger Gedenktag gefeiert, ein mächtiger begraben wird. Aber die ganze Gemeinde bei jeder Hochzeit und Kindstaufe alarmieren, hat kaum eine Berechtigung. Es ist auch unrichtig, bei jedem vorüberkommenden Leichenkondukt die Glocken zu ziehen, da niemand, der das Geläute hört, die Veranlassung kennt und wirklich an den Toten denkt, und da andererseits die ganze Erbaulichkeit jederzeit und für jedermann gegen feste Taxe zu erkaufen ist. Dieses alles muss nachfühlen, wer nur jemals unter den Glocken längere Zeit aus nächster Nachbarschaft gelitten hat. Ich habe viele Monate neben dem Glockenturme von Klöstern und Stiften wohnen müssen, habe, zumal in Innsbruck und Südtirol, Nacht um Nacht ein meinen Schlaf vernichtendes Glockengedröhn erlitten und in kleinen Nestern einen Missbrauch der Glocke gesehen, der so weit ging, dass man nicht nur läutete, wenn irgendwo ein Kind zur Welt kam, sondern auch, wenn die Kuh des Dorffürsten kalbte oder ein Gewitter in der Luft stand. Fast grausam ist es aber, Glockentürme oder Uhren mit Choralbegleitung und ähnlicher mechanischer Musikspielerei einer ganzen Stadt, unter deren Tausenden doch wahrscheinlich auch drei oder vier denkende Köpfe sich befinden, schlankweg aufzudrängen. Solche Musikkunstwerke, solche Mechaniker- oder Uhrmacherleistungen sind hübsch und respektabel, wenn sie uns hier und da einmal an entlegener Stelle begegnen. In der Sebalduskirche in Nürnberg, im Straßburger Münster, an der Rathausuhr in Prag. Aber ein reizbares, feines Gehör, ein kultiviertes Ohr empfindet dergleichen als Barbarei, wenn man, wie mir in Liegnitz geschah, gezwungen wird, neben einem Kirchturm zu schlafen, von dem Stunde um Stunde dieselbe Choralmelodie seelenlos mechanisch herniederdröhnt, bis sie sich schließlich in jede Arbeit und sogar allmählich in die Träume schiebt und die gesamten Funktionen des Organismus sozusagen auf ihren Rhythmus dressiert, den man, wofern solche Einwirkung in früher Jugendzeit erfolgt, sicher lebenslang nicht mehr aus dem Ohre bringt. Fußnote: Es möge zu Ehren der guten Stadt Liegnitz vermerkt sein, dass inzwischen ihr furchtbares Glockenspiel in den Nachtstunden zwischen 10 bis 6 Uhr abgestellt wurde. Ende Fußnote. Wie vornehm und würdig erscheint dagegen der einsame Ruf des Moslem von den Minaretts und Moscheen zur Stunde des Gebets. Wie würdig das schweigende Anzünden des durch den Abend brennenden Synagogenlichtes, wenn die Stunde zur Einkehr kommen ist. Fast gewaltsam erschien mir, wenn in den kleinsten italienischen Berg- und Klosterstädten in der heiligen Christnacht oder zu Silvester und Ostern alle Stunden ein Wald von Glocken über Kranke und Gesunde, Tanzende und Sterbende, Nachdenksame und Stumpfe dahin brauste, einem jeden zurufend: Höre hübsch zu, wir wachen hier als deine Schicksalsmacht, wir können den Schlaf deiner Nächte, die Einkehr deiner kurzen Tage vernichten. Ob dich nun unsere Predigt angenehm oder unangenehm, sinnlos oder sinnvoll bedünke. Freilich, jene Stunde, die Gustav Freitag in den Ahnen schildert, war schön und groß. Die Stunde, wo der erste Glockenlaut über deutsche Lande dahinzog. Denn Glockenklang und Sichelklang sind die heiligsten Klänge der Menschheit. Klang ihrer Andacht und ihrer Arbeit. Zweifellos gibt es Uhren, Türme und Glocken, deren Ton das Herz eigen beruhigt, wie Botschaft einer ganz anderen Welt, die in das Gebrause und in den Graus dieses empirischen Wahnsinns nur zuweilen von Ferne hineintönt. Ihr gilt dann die Strophe des Dichters. Der Turmuhr großer, voller Stundenschlag hat zu Matrei mich wieder Schlaf gelehrt. Andererseits aber wäre gar wohl zu bedenken, dass das ursprünglich öffentlich-allgemeine, Geburt und Taufe, Hochzeit und Tod, immer mehr jener Sphäre der Diskretion anheimfällt, die alles Privatleben einhegen muss, wenn nicht in wachsenden Großstädten, wo Menschen wie Ameisen übereinander krabbeln, Gesellschaft und Öffentlichkeit zur unerträglichen Tyrannei entarten soll. Wäre dem nicht so, dann wären das Ideal jene Glockentürme des Campanella, die in der vollkommen sozialisierten Gesellschaft den Menschen sogar das Zeichen geben sollen, wann es Zeit sei, in Gott Kinder zu zeugen oder wann sie Kunstwerke betrachten oder ihr Tagebuch führen sollen. Man bedenke also wohl, dass gerade der vertieften und innigeren Religiosität der Lebenshaltung das veräußerlichte Symbol und das Ausplaudern aller persönlichsten Ereignisse unkeusch erscheinen muss. Der Glockenschrei gebührt dem nationalen und kommunalen Anlass, nicht dem kleinen, alltäglichen, individuellen Leben, das seine Heiligung im Gemüte findet und keiner politischen Sanktion mehr bedarf. Man hänge nicht alles an die große Glocke und denke, die stillsten Worte sind es, welche den Sturm bringen, Gedanken, die mit Taubenfüßen kommen, lenken die Welt. Welch Widersinn liegt in dem Bemühen, Menschen durch Lautheit zur Erbauung, durch Lärmen zur Einkehr zu bringen. Die Religion verwendet damit zwar nur jene primitiven Mittel der Betäubung, in denen die gleichen Triebkräfte wirken, die auch sie selber seelenmächtig machen, aber sie verleugnet ihre Entwicklung zu Verfeinerung und Vergeistigung. Darum hat das Vorgehen jenes Mannes meine Achtung, der in einem Alpendorfe für Gemeinde- und Kirchenvorstand eine beträchtliche Geldsumme gestiftet hat, wofür sie sich verpflichteten, im Sommer, während seines Dortseins, alltags keine Glocken zu läuten. Schließlich möchte ich anregen, dass auch der Schlag der Turmuhren eingeschränkt werden möge. Ich sehe nicht ein, warum sie heute, wo auch der Ärmste eine Taschenuhr besitzt, jede Viertelstunde durch einen Schlag andeuten müssen. Es würde genügen, wenn sie lediglich die vollen Stunden ausrufen, und zwar jeweils durch einen einzigen Schlag, nicht aber etwa durch 16. Der Umstand, dass dies genügt, ist Grund genug dafür, dass es geschehe. Ende von Abschnitt 11. Gelesen von Klaus Missfeld.